Kriminalrat. Heute werden wir Zeuge der ersten Schädelöffnung am lebenden Objekt. Endlich werden wir in der Lage sein, Gauner und Ganoven wieder in die Gesellschaft zu integrieren. Dank meiner Methode. Dem Eingriff des menschlichen Gehirns. Tanzen im Viereck. Schmutz und Habgier. Crystal. Wir sind die Jungs vom Waffenladen. Come on. Yeah. Kokain? Falsch. Das ist Macht und Monetas. Kokain.